Fokus und Umsetzung. Überblick über die weiteren Kapitel. Die vier Rollen effektiver Führung repräsentieren auch den oberen Weg. Inspirieren Sie andere dazu, ihre innere Stimme zu finden. Und das Erreichen von Größe bei den Organisationen. Die vier chronischen Probleme von Organisationen hingegen zeigen den unteren Weg, dass man andere davon abhält, ihre innere Stimme zu finden, was zum Ersticken des menschlichen Potenzials und zu Mittelmäßigkeit führt. Inspirieren Sie andere dazu, ihre innere Stimme zu finden. Diesen Prozess kann man mit zwei Wörtern zusammenfassen: Fokus und Umsetzung. Fokus beinhaltet, Vorbild und Visionär zu sein. Umsetzung beinhaltet, Koordinator und Coach zu sein. In den weiteren Kapiteln werden Sie lernen, wie Sie es sich zur Gewohnheit, zum achten Weg machen können, andere zu inspirieren, ihre innere Stimme zu finden, indem Sie die Einstellungen, die Fähigkeiten und das Wissen der folgenden Prinzipien entwickeln. Fokus, Vorbild und Visionär sein. Erstens, die Stimme des Einflusses. Vorbild sein bedeutet, dass Sie zunächst Ihre innere Stimme finden, um dann die Einstellung der Initiative zu wählen und das zu sein, was ich als Trimruder bezeichne. Die Initiative zu ergreifen, um Ihren Einfluss bei jeder Möglichkeit zu vergrößern. Kapitel 7. Zweitens, die Stimme der Vertrauenswürdigkeit. Vorbild für Charakterstärke und Kompetenz zu sein, legt in allen Beziehungen das Fundament für Vertrauen. Das Tor zum Einfluss bildet das Wissen über dieses Prinzip und über jene Prinzipien, die den drei anderen Führungsrollen, Visionär, Koordinator und Coach, zugrunde liegen. Kapitel 8. Drittens. Die Stimme und Schnelligkeit des Vertrauens. Zum Vorbildsein gehört auch, starke Beziehungsfähigkeiten zu entwickeln, durch die Vertrauen aufgebaut wird. Kapitel 9. Und Stimmen zu verschmelzen. Dritte Alternativen zu entwickeln für Meinungsverschiedenheiten mit anderen. Kapitel 10. Viertens. Mit einer Stimme. Visionär sein bedeutet, zusammen mit anderen eine gemeinsame Vision zu entwickeln von unseren höchsten Prioritäten und von den Werten, durch die wir unsere Prioritäten erreichen wollen. Kapitel 11. Umsetzung. Koordinator und Coach sein. Fünftens. Die Stimme der Umsetzung. Koordinator sein bedeutet, Ziele und Systeme auf Ergebnisse auszurichten. Kapitel 12. Sechstens. Die Stimme der Befähigung. Leidenschaft und Talent freisetzen, den Weg vor den Leuten freiräumen und dann beiseite treten. Kapitel 13. Coach sein bedeutet, mit einem Team die PS auf die Straße zu bringen. Es ist die süßeste Frucht der vier Rollen effektiver Führung. Kapitel 14. Der achte Weg und der ideale Punkt wird zeigen, dass das beschriebene Modell drei Dimensionen wahrer Größe fördert. Auf der persönlichen Ebene, bei der Führung und in den Organisationen. Sie werden lernen, wie Sie sich miteinander verbinden und in die vier Disziplinen erfolgreicher Umsetzung übersetzen lassen, durch die Ihre Organisation im Zeitalter der Wissensarbeit den Durchbruch schaffen kann. Kapitel 15. Weise Benutzung unserer inneren Stimme und anderen zu dienen ist die Verknüpfung aller Elemente. Sie werden lernen, wie der achte Weg uns ins nächste Zeitalter, ins Zeitalter der Weisheit führen wird.